Er blickte blitzschnell und aufmerksam alle drei an, besonders aber Raskolnikow, an den Sonja sich wandte, überflog dann das Haus mit einem Blick und merkte es sich. Dies alles war in einem kurzen Augenblick im Vorbeigehen und ganz unauffällig geschehen. Nun verlangsamte er seine Schritte, als warte er ab. Er wartete auf Sonja, denn er hatte gesehen, dass sie sich verabschiedete und wohl sofort nach Hause gehen werde. Aber wohin nach Hause? Ich habe dieses Gesicht irgendwo schon gesehen, dachte er und forschte in seiner Erinnerung nach dem Gesicht Sonjas. Ich muss es feststellen. Als er die Straßenkreuzung erreichte, ging er auf die andere Seite der Straße hinüber, wandte sich um und sah, dass Sonja denselben Weg wie er eingeschlagen hatte und ihn nicht beachtete. Sie bog in die erste Querstraße ein. Er verlor sie nicht aus den Augen und ging nach etwa 50 Schritten wieder auf dieselbe Seite hinüber, auf der Sonja ging, holte sie ein und folgte ihr in einem Abstand von etwa 5 Schritten. Das war ein Mann von ungefähr 50 Jahren, etwas mehr als mittelgroß, stattlich, mit breiten und steilen Schultern, was ihm ein etwas gedrungenes Aussehen verlieh. Er war elegant und bequem gekleidet und sah wie ein vornehmer Herr aus. In der Hand trug er einen hübschen Spazierstock, mit dem er im Gehen auf das Trottoir aufstieß. Und seine Hände steckten in frischen Handschuhen. Sein breites, knochiges Gesicht war nicht unangenehm und seine Gesichtsfarbe frisch, nicht von der Petersburger Art. Sein noch sehr dichtes Haar war hellblond und nur ganz leicht ergraut, und der breite, dichte Bart, dem Schnitt nach von der Form eines Spatens, war noch heller als das Kopfhaar. Seine blauen Augen blickten kalt, beobachtend und nachdenklich. Die Lippen waren rot. Überhaupt ein Mann, der sich ausgezeichnet gehalten hatte, und er sah bedeutend jünger aus, als er den Jahren nach sein mochte. Als Sonja den Kanal erreichte, waren sie beide allein auf dem Fußweg. Während er sie beobachtete, hatte er schon ihre Nachdenklichkeit und Zerstreutheit bemerkt. Als Sonja ihr Haus erreichte, verschwand sie im Torweg. Er folgte ihr und schien ein wenig überrascht zu sein. Im Hof bog sie rechts um die Ecke zum Eingang der Treppe, die zu ihrer Wohnung führte. »Ah«, murmelte der Unbekannte und begann hinter ihr her, die Stufen hinaufzusteigen. Hier erst bemerkte ihn Sonja. Sie ging bis ins dritte Stockwerk, bog in den Korridor ein und klingelte an der Tür Nummer 9, wo mit Kreide Kapanaumow, Schneider, angeschrieben war. »Aha«, wiederholte der Unbekannte verwundert über dieses seltsame Zusammentreffen und klingelte an der Tür Nummer 8. Beide Türen waren kaum 6 Schritte voneinander entfernt. »Sie wohnen bei Kapanaumow?« bemerkte er, indem er Sonja lachend ansah. »Er hat mir gestern an einer Weste einiges geändert. Und ich wohne hier neben Ihnen, bei Madame Gertruda Karlovna Rösslich. Wie sich das trifft.« Sonja blickte ihn aufmerksam an. »Wir sind also Nachbarn«, fuhr er besonders freundlich fort. »Ich bin erst seit 3 Tagen in der Stadt. Nun, einstweilen auf Wiedersehen.« Sonja antwortete nicht. Die Tür wurde geöffnet, und sie schlüpfte hinein. Sie schämte sich plötzlich, ohne recht zu wissen, warum. Und es war, als hätte sie Angst.